Herzlich willkommen beim vierten Podcast von einehandvoll.de. Wir machen heute so einen kleinen Jahresrückblick wieder mit dem Matze Hallo. und Und mir. dem Nipi, genau. Hallo. Ja, Matze. Ja, Nipi, hast du super gut ausgedacht so. Ja. Finde ich ja mal gut, dass du ja auch mal eine so richtige Platte gemacht hast. Und ja, dann sind wir mal in uns gegangen. Über was wollen wir denn alles genau reden? So Filme? Ja, Filme im weitesten Sinne, ne? Also alles, was so bewegliche Bilder auf dem Monitor sind, würde ich sagen. Also Filme, Serien, irgendwas. Okay, und was sind deine Favoriten dieses Jahr Meine gewesen? Favoriten dieses Jahr. Also, es ist ja das Problem. Ich gehe ja sehr ungern ins Kino. Also wirklich ungern. Und ich habe nur einen Film gesehen dieses Jahr im Kino. Und das war TKKG. Und den möchte ich nicht als meinen Film des Jahres irgendwie bezeichnen. Was heißt eigentlich TKKG? Das Also. ist Tim, Karl, Klößchen und Gabi. Okay. Ach, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Ich könnte jetzt auch noch die Titelmelodie vorsingen, Nee, aber ist das würde, okay. glaube ich, zu weit gehen, Das oder? geht eindeutig zu Ah, weit. ich kann sie ja ver. Nein, okay, mach ich nicht. Ich pfeife es auch nicht. Nee, also ich habe ja immer so All-Time-Favorites, so, weißt du? Und dies Jahr, also, ist ja auch ein ganz großer gestorben, ne? Robert Altman, der gute Regisseur. Und ja, und da ist ja dann ein Film, der herausragt aus meiner Sicht. Und das ist ja dann MASH. MASH 4077. So, richtig guter Film, so Koreakrieg und so. Gibt es ja auch eine Serie von. Serie ist ein bisschen witziger angelegt. Der Film ist so ein bisschen so melancholisch, würde ich nicht sagen, aber doch schon so. Naja, auf Dauer kannst du es, glaube ich, auch nicht aushalten, oder? Wenn sie da 500 Episoden melancholisch drehen, das ist ja wie. Ja, stimmt, das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Also, MASH 4077 ist so einer der Filme, die man eigentlich jedes Jahr gucken kann, die eigentlich jedes Jahr in diese Liste gehören. Und dann genau so, also ist dann mein zweiter Die haben Film. Stammplatz sozusagen. Die haben sozusagen Stammplatz, genau. Die sind nicht rausvotbar. Und der zweite Film ist auch ein All-Time-Favorite, ist Feld der Träume. In der englischen Originalversion aber natürlich. Mit Kevin Costner. Auch eine englische Na Nicht-Originalversion. klar, von einem deutschen Film. Ach so. Aha, nachsynchronisierter deutscher Film. Naja, also Feld der Träume, Field of Dreams. Sehr schöner Film. Kevin Costner baut mitten in Iowa ein Baseballfeld in Mais, auf so ein Maisfeld drauf. Finde ich super. Also, super klasse. Ist ja diese berühmte Zeile dann so, die dann kommt so: If you build it, he will come. They will come, oder? Nein, he will come. Sein Vater. Ja, sein Vater, aber erst kommt ja Shoeless Joe Jackson. Das ist ja der Baseballspieler, den sie beide verehrt haben. Ah, okay. Ja, und das ist halt so, das sind so die beiden Filme, die ich, also die mich echt, die ich jeden Tag gucken könnte. Die ich auch fast jeden Tag geguckt habe dieses Jahr, glaube ich. Immer Und abwechselnd. immer abwechselnd, natürlich, klar. Also Montag Feld der Träume, Dienstag MASH, Mittwoch Feld der Träume. Und dann kam zwischendurch dann immer noch, was dieses Jahr wirklich absolute Pflicht ist und so, und was auch schon letztes Jahr absolute Pflicht war. Ja, King of Queens, es tut mir leid. Aber das ist wahrscheinlich Da kommen dann nur noch arbeitsbedingt. Wiederholungen, oder? Nee, es kommen auch neue Folgen jetzt. Also die kommen dann immer so spät abends. Also gestern kam, glaube ich, 21:15 Weil die kam so die krass zweite. sind, oder was? Ja, mit so, wie nennt man das dann? Parental Lyrics oder Explicit Lyrics? Sowas guckst, so lange darfst du noch wach bleiben, Matze. So lange bin ich immer noch wach. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Nee, ja, King of Queens ist einfach nur so. Das ist mein, also, das sind so die drei Sachen, die mich im Prinzip so dieses Jahr filmtechnisch begleitet haben. Und bei dir, Nipi? Erzähl mal. Also Filme würde ich ja sagen, Scanner Darkly. Ah, du bist wieder so ein krasser Checker, ey. Unglaublich, Mann. Der ist total cool eigentlich. Also ich habe gehört, das Buch soll besser sein als der Film. Aber ich habe das Buch noch nicht gelesen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Okay. Aber um mal kurz was zu dem Film zu erzählen, es geht halt um die düstere Zukunft, wo irgendeine alle so eine krasse Droge nehmen und es gibt halt Polizisten, die haben so eine Anonymisierungsanzüge an, wo man die nicht erkennen kann. Und das Buch war halt schon ziemlich krass und da dachten halt auch viele, dass man das nicht verfilmen kann. Und Richard Linklater, das ist der von den Filmen, die mir gerade nicht einfallen, Einfach mal der hat den googeln. halt verfilmt und der Film ist, der hat so eine Art Comic-Layer rübergelegt. Also es sieht halt ziemlich krass aus. Also es ist halt ein Film, der richtig gedreht wurde, aber im Nachhinein so bearbeitet wurde, dass es aussieht wie ein Comic. Und es ist halt ziemlich krass so. Und besonders finde ich, wenn die halt auf Drogen sind, dann schwimmen so die einzelnen Ebenen so in dem Film. Und es ist halt ein total krasser Effekt, finde ich. Ist Es denn, ist ziemlich cool. ist es dann so eine Mischung aus Brave New World und sowas? Und Nee, Brave New World ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen mehr endzeitmäßiger. Das ist ja alles so kontrollierter da und 1984. Aber Scanner Darkly ist mehr so, ja, ist schon kontrolliert. Die haben halt überall Videokameras und so. Und das Krasse, ach nee, das erzähle ich jetzt nicht. Das wäre ein Spoiler, falls ihn noch jemand sehen will. Aber der ist cool, den kann man sich nicht angucken in Deutschland, weil dafür gibt es keinen Verleih. Aber ich habe ihn gesehen beim Fantasy Filmfest am Potsdamer Platz. Das war Ah, ganz cool. okay. Denn Serien. Ja, du bist ja der krasse Serienchecker. Genau. Family Guy, Bestserie Ja, überhaupt. gut. Vielleicht ein bisschen zu krass manchmal. Und es ist auch kein Wunder, warum es im deutschen Fernsehen erst um 2 läuft. Es ist echt hilarious. Denn Lost, dritte Season, enttäuschend. Ich muss sagen, also von der Idee her finde ich die Serie eigentlich ganz cool. Was aber nervt, ist halt dieses, also wir lösen halt nie irgendwelche Rätsel auf. Und es nervt halt volle Kanne. Also wenn man die halt immer so guckt, dann denkt man halt irgendwann, die könnten ja auch mal ein Rätsel auflösen, um halt so einen Aha-Effekt, so dass man nicht weiterguckt. Aber um Sachen noch immer komplizierter zu machen, hat man irgendwann überhaupt keinen Bock mehr, das zu gucken. Und das ist halt echt scheiße. Aber ich meine, dafür, dass es schon Season 3 ist, heißt es ja, dass einige Leute anscheinend doch da hinterher sind, wa? Ja, aber ich habe gelesen, dass Besucherzahlen, genau, die Zuschauerzahlen immens gesunken sind im Vergleich zur ersten Staffel. Denn bei Prison Break ist es wahrscheinlich genauso. Ist ja Prison Break, wie der Name schon sagt, brechen da Leute aus dem Gefängnis aus. Was sie auch im ersten Teil gemacht haben, also zum Ende des ersten oder der ersten Season, sind sie halt aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und jetzt waren sie halt die ganze Season sozusagen unterwegs. Auf der Flucht. Ja. Okay. Und irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Autoren irgendwie so Zeit schinden müssen, um noch eine Season machen zu können. Und das nervt halt irgendwie ein bisschen. Also das ist irgendwie nicht so richtig cool. Aber ansonsten ist es eine coole Serie. Denn ein bisschen lustigere Sachen, Daily Show, Hammer Show, kannst du echt nicht vergleichen mit deutschem Fernsehen. Die Daily Show, ja, die kenne ich auch, ja. Ich finde die ist sehr cool. Also die haben es halt echt drauf. Das ist wirklich eine politische Pseudo-Comedy-Show, die aber echt anspruchsvoll ist, finde ich. Und die haben halt ja auch hochkarätige Gäste. Und das finde ich schon ziemlich krass. Und auch ziemlich cool eigentlich so. Der Jon Stewart, heißt ja Jon Stewart? Der Host? Ja, der Host, der heißt glaube ich Jon Stewart. Der hat es schon echt ziemlich drauf. Also ich würde sagen, der ist sogar noch um Längen besser als Harald Schmidt. Ja, gut, das kannst du ja nur aber eh nicht vergleichen. Also, ich meine, gibt es denn in Deutschland überhaupt so politische Comedy oder sowas? Also wirklich. Nee, also ich nicht nur vom politischen Ansatz her, sondern auch vom Talkshow-Hosting her. Talkshow-Hosting? Ja, halt vom, wie er so die Sendung macht. Und ich finde, der verliert halt, also die Sendung verliert halt nie irgendwie so diese, nicht Würde, also so, es geht nie auf so ein Stefan Raab-Level Ja, runter. okay. Na gut, ist aber bei Harald Schmidt ja auch nicht. Obwohl man bei Harald Schmidt manchmal, ich habe es in letzter Zeit ab und zu mal geschaut, der hat halt auch keinen Bock mehr. Ja, ich glaube, der wartet nur auf seine Rente, oder? Also, ich weiß es Wie alt nicht. ist der? Oh, Der kann doch bestimmt noch 10 Jahre, der ist oder? alterslos. Keine Ahnung. Und Colbert Report jetzt nochmal, um noch das Ende der Filmreihe einzuleiten. Colbert Report. Kenn ich nicht. Also Colbert Report, da muss man so Sendungen kennen wie zum Beispiel The O'Reilly Factor. Also Bill O'Reilly ist es halt so ein rechter, oder sehr konservativer Nachrichten, also eher so eine Meinungssendung. Und da wurde übrigens letztens schöne These behauptet, dass Sojamilch ist total gefährlich, weil das macht uns schwul. Sehr gut. Schöne Ja, These. und der ist halt total krass, der Typ irgendwie. Da ist man dann halt immer sofort unamerikanisch, wenn man nicht für alles ist, Ja, wofür genau. Mr. President ist. Nämlich für uns bis gegen uns. Genau, und der Colbert Report ist mit Stephen Colbert. Und es ist halt so eine Pseudo-Show, die so, also das ist so, ist von den Machern von der Daily Show. Und es geht so in Richtung wie diese Meinungsshows. Er ist halt der Host, das ist alles auf ihn ausgerichtet, es geht auch nur um ihn. Und er tut halt so, als ob er der total konservative Typ ist. Ist er aber eigentlich auch nicht. Das ist halt so krass überzeichnet. Und es ist echt unglaublich, was der manchmal für eine Dinger bringt da. Sein Wort, der hat auch letztes Jahr, das ist letztes Jahr im November oder im Oktober gestartet, die Sendung, und da hat er das Wort Truthiness geschaffen. Truthiness ist nicht die Wahrheit, sondern das ist die Wahrheit, weil wir daran glauben, dass es die Wahrheit ist. Ah, okay. Das ist Truthiness. Truthiness, sehr schön. Genau. Finde ich gut. Ja, Ja, was gibt's das war es noch? eigentlich. Ach so, und da fällt mir noch was an. Ich habe letztens schicke DVD gesehen. Tremo, das muss ich mal ablesen hier. Tremolinos 73, sehr cooler Film, ist so ein spanischer Film. Wir machen die Links natürlich wieder rein, ne? Genau. Ja. Sehr cooler spanischer Film. Da ist halt so ein Pärchen, also so ein Ehepaar, die sind verheiratet, genau. Trifft sich ja. Und er ist Vertreter für Enzyklopädien und geht halt immer von Haustür zu Haustür. Und die bekommen dann halt mit, so die Firma, dass sich halt nicht mehr so gut verkauft und die meisten Leute halt irgendwie über Teleshopping sozusagen diese Dinger kaufen. Und dann machen sie denen ein Angebot, dass für so eine Sexaufklärungsfilme selber solche Filme drehen sollen. Ansonsten werden sie halt gekündigt. Und die drehen dann halt immer so krasse Filme und ganz zum Schluss soll er, drehen sie halt dann noch seinen Spielfilm in so einem Ferienort. Und das Ganze spielt so in den 70ern und ist ein sehr cooler Film. Also ich habe schön gelacht. Sehr gut. Dann muss ich den Ohr angucken. Gut. Dann habe ich vielleicht für nächstes Jahr einen neuen Film dabei. Genau. Das ist Dass cool. es nicht nur M.A.S.H. und Feld der Träume gibt. Weil ich gucke es der TKKG nochmal an. Na, vielleicht habe ich auch mit die DVD oder sowas. Da ist bestimmt auch extra Material drauf. Was ich übrigens sehr schlimm fand bei TKKG, das habe ich ja vorhin schon mal erzählt, aber jetzt nochmal für die Öffentlichkeit, also für alle drei anderen. Da raucht ein 12-jähriges Kind in dem Film. Geht gar nicht. Und es ist ein Kinderfilm. Ich war in der Vorstellung mit einer Fußballgruppe drin, alles nur kleine Kinder unter 10 Jahren. Und da raucht ein 12-jähriges Kind. Find ich nicht tragbar. Für einen deutschen Film? Auweia. Gibt bestimmt Ärger. Naja, egal. Dann lass uns mal zur nächsten Kategorie übergehen. Ja, machen wir mal. Was wär's denn? Musik im weitesten Sinne. Also Platten. Ja. Gut, alles klar. Naja. Sag mal an. Gut, habe ich als erstes Turbostart. Turbostart, eine sehr, sehr lustige Band. Obwohl lustig natürlich nicht die richtige Umschreibung ist. So. Ja, was machen die so? Lederjacken, Rock? Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich vergleiche das immer gerne, wenn irgendjemand fragt, so Turbostart, kenne ich nicht. Also ich vergleiche es immer gern so mit dritte Wahl. Jetzt wird irgendjemand sagen, so, ey, dritte Wahl, kenne ich nicht. Ja, es sind halt so. Müsste mal zu WOM oder Saturn gehen und die CD programmieren, obwohl haben die Ja. dritte Wahl bei Saturn? Ja, bestimmt. Bestimmt, auf Sind jeden die schon Fall. jetzt so weit? Oder sind die schon so alt, dass es die überall gibt? Nee, die haben, glaube ich, auch jetzt so eine neue Platte rausgebracht gehabt. Vor kurzem. Ich weiß es nicht. Also die von Turbostart heißt Schwan. Wie Mhm. das Tier. Schwan. Stimmt, die Und. hast du mir mal geliehen, aber ich gebe zu, ich habe da nie reingehört. Ja, siehste, so ist es. Aber hast du mir Gott sei Dank wiedergegeben. Ist schon mal was besser als behalten, glaube Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, sehr, sehr, ich würde fast sagen, hartes Material, aber durchaus hörbar. Also ist super gut, wenn man eine Aggression hat oder sowas, sollte man die Platte hören Ist und deine Platte schlechthin, nennt man. wahrscheinlich ja, für dieses Jahr bestimmt. Dann habe ich, obwohl sie ein bisschen schlechter ist als der Vorgänger, die neue von Madsen. Echt, findest du die gut? Ja, also es gibt, ich glaube, insgesamt drei Songs, die ich immer weiter skippe auf meinem MP3-Player. Ich dachte, du sagst jetzt, es gibt drei Songs, die man wirklich hören kann. Nee, also ich finde, das sind drei Songs, die immer zum Weiterskippen animieren. Und das sind, es tut mir leid, aber das sind die langsamen Lieder. Das geht gar nicht. Also Wo er auf der, langsam schreit. ja, oder der schreit ja in den Liedern nicht, das ist das Problem. Auf der ersten Platte hat er im Prinzip die ganzen Lieder alle nur durchgeschrien. Und auf der zweiten Platte sind, wie gesagt, bis auf die drei Lieder, oder sind halt drei Lieder, wo er nicht schreit. Und die sind wirklich, es tut mir leid, die sind strunzelangweilig. Das geht überhaupt nicht. Also das habe ich auch mitbekommen, als wir, die haben gespielt auf so einem komischen Festival auf der Insel der Freundschaft, Insel der Jugend, Treptower Park. Und ja, und wir haben da halt, weil wir konnten uns die 25 Euro Eintritt nicht leisten, haben uns halt auf die andere Seite vom Ufer gesetzt da und haben dann da gehört. Und als schon das erste Mal kam so ein bisschen Keyboard so einspielen so auf der Bühne, haben uns gedacht so, nee, das kann nicht Matzen sein, das kann nicht Matzen sein. Und dann waren das aber Matzen. Und Die haben ein Keyboard? die haben Keyboard, genau, so haben wir nämlich auch geguckt. Und das Konzert, wie gesagt, war bis auf diese, war die Musik, die wir gehört haben, war bis auf die zwei Lieder, die sie von der neuen Platte gespielt haben, die sehr langsam waren, war es gut. Aber diese beiden Lieder, puh, oh, das geht gar nicht. Also es tut mir leid. Aber ansonsten ist es eine super Platte, wie ich finde. Also ich höre die jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, bis auf diese drei Lieder, die ich dann immer weiter skippe. Aber das ist dann genau die Zeit, die ich brauche, um zur Arbeit zu kommen. Finde ich super. Und dritte Platte ist bei mir, Fahr in Urlaub. Fahr in Urlaub Racing Team. Habe ich noch nicht gehört, die Am Platte. Ende der Sonne heißt sie. Und ist genialst. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, auch das Live-Album Of Death zu hören von denen. Welche ist denn die neue eigentlich? Das ist die am Ende der, also die neue ist, glaube ich, das Live-Album gewesen und das aktuelle Studioalbum war Am Ende der Sonne. Und es ist super. Also es gibt da einen Song auf der Platte, der ist spitzenmäßig. Den höre ich, glaube ich, dreimal hintereinander. Welchen? Oh, frag mich nicht, wie der hieß, keine Ahnung. Ich kann ja auch nicht sagen, welche Nummer das ist, aber das ist halt ein, sie hat einen super coolen Refrain zum Schluss. Refrain. Da geht es halt so, was wollen wir eigentlich so überhaupt so? Nicht jetzt so vom Leben oder sowas, sondern was wünschen wir uns? Und dann zählt dann halt Farin Urlaub halt so auf, was so alles will. Also so ein MP3-Player mit allen Liedern von Slayer, eine Yacht und ein Haus und zum Schluss dann ein Pony. Finde ich super. Also das ist, ich könnte es jetzt singen, glaube ich, aber ich mach's nicht. Du hast ja gesagt, Nee. ich darf nicht singen. Ja, Ja. das sind meine drei Platten so. Also das, was ich so dieses Jahr, glaube ich, hauptsächlich gehört habe. Also mir ist vorhin gar nicht so viel eingefallen. Ich würde jetzt mal sagen, Arctic Monkeys auf jeden Fall. Ja, gut, okay. War das dieses Jahr? Ich glaube ja, dieses Anfang Januar oder so rausgekommen. Sehr geile Platte, finde ich. Auch die rockte Ach, richtig die gern. Monkeys, ja, Die natürlich. Rifles-Platte? Wie heißt denn Ja. das Album von denen? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Die rockt auch richtig derb. Und ansonsten fallen mir jetzt nicht so viele Sachen ein. Man hört halt immer alles so nebenbei. Und bin halt auch immer so ein Hardcore-Skipper. Wenn ich Gelas iPod habe und dann höre ich eher so alle möglichen Sachen nochmal durch. Und dann guckt man halt auch nicht rauf, welcher Song es gerade ist. Deswegen habe ich nicht so viel. Dann guckst du auch eher Fernsehen und Filme und so, ne? Glaube Dann lass uns nochmal kurz die Konzerte Ja. abhandeln, weil Ja. da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja. Und ja gut, dann nenne ich es einfach nochmal, ne? The Terminals. Weil es auch am nächsten dran liegt, aber ja, super geiles Konzert, wie gesagt. Absolut empfehlenswert. Dann habe ich, da waren wir sogar, glaube ich. Ja, da waren Blumenfeld? wir. Nee. Ja, doch, wir waren bei Blumfeld, genau. Sondern? Nee, Blumfeld ist schon richtig. Ach so, okay. Dann würde ich dazu zählen, war ich noch auf dem Element of Crime Konzert. Sehr gut. Auch sehr, sehr schön. Und, Kann man eigentlich so lange stehen bei denen? So, ach, es geht oder eigentlich doch. versinkt man in ein Selbstmitleid? Nee, es geht eigentlich. Ich glaube, bei Blumfeld ist es schlimmer. Okay, Blumenfeld ist ja so, wie heißt das gleich? Na, Na, was meinst du? Weltschmerz. Ja, auf jeden Fall. Und ja, es ist aber ist in Ordnung, es funktioniert schon. Und um aus der ganzen Reihe nochmal rauszufallen, muss ich sie nochmal featuren, das Glasblas-Singquintett. Also Leute, schaut mal nach, in der Sonntagsstraße, nee, in der Lehnbachstraße gibt es das, das ist am Ostkreuz, das Cebrano-Theater. Und da spielt das Glasblas-Singquintett nochmal. Die spielen da jetzt, glaube ich, öfters. Und geht da hin und guckt euch das einfach mal an, weil das ist super. Also erstens sitzt man ganz nah an den Künstlern dran, ne? Und die Leute spielen halt auf Glasflaschen, auf selbstgestimmten Glasflaschen, Bierflaschen, um genauer zu sein. Und es ist einfach nur eine riesige Gaudi. Also es ist super geil, weil die machen halt so Coverversionen von allen möglichen. Also die haben zum Beispiel Seed gecovert und spielen Depeche Mode nach und alles sowas. Und Es ist eine absolut witzige Gruppe. Also es sind fünf Leute. Ne, sechs. Fünf oder sechs Leute, oder? Wir zählen eins, zwei, drei, vier, fünf. Es sind fünf Leute und machen einfach nur anderthalb Stunden lang Gaudi. Also es ist wirklich wahnsinnig witzig, was die da machen. Die haben auch so ein kleines Comedy-Programm und sowas. Es ist wirklich super. Und die sind damit auch recht bekannt geworden. Die spielen jetzt, glaube ich, auf dem Gendarmenmarkt, auf dem Weihnachtsmarkt auch noch. Und so. Und tut's euch an, bitte. Okay. Würde ich sagen. Und bei dir? Du Ja, warst doch beim Konzert. ich war ja nur bei Blumfeld. Sag ich mal Blumfeld. Sag mal Blumfeld, Ja, okay. war okay, aber irgendwie, wie schon letzte Mal, seit ich irgendwie bin ich nicht mehr so der Konzertgänger. Also ich meine, das sieht man ja auch an meiner Auswahl. Also ich habe da auch nicht wirklich großartige Erfahrungen dieses Jahr gesammelt bei Konzerten. Und von Also es daher. fällt auch nicht wirklich nicht was ein, irgendwie. Ich glaube, es war auch nicht wirklich viel los gewesen. Also. Stimmt, in Berlin ist eigentlich auch kaum noch was los. So. Na, das Problem ist, wenn in Berlin was los ist, wenn eine gute Band spielt, also zum Beispiel jetzt hat ja vorgestern, war das vorgestern? Nee, ist ja auch egal, ich glaube letzte Woche haben die halt gespielt, Placebo haben gespielt. In der Arena. Ich glaube, die Karten waren schon 2 Wochen vorher weg. Waren schon ausverkauft. Und dann weiß ich ganz genau, wie voll das in der Arena ist. Und ich glaube, dann macht das da auch keinen Spaß mehr, wo man Placebo natürlich sehen müsste eigentlich. Ja, aber kannst Also. du ganz hinten an der Bar stehen oder was? Das ist doch scheiße. Ja, na, dafür bezahle ich keine 30 Euro, dann hört mir die Naja. Platte an. Also. Aber die großen Sachen, die wirklich guten Sachen, sind, glaube ich, nur noch in großen Hallen und das ist für Das mich dann, stimmt, ja. glaube ich, schon wieder alles viel zu voll. Naja, egal, würde ich sagen. Na, kommen wir mal zum intellektuellen Part, würde ich sagen, oder? Erzähl mal, Bücher, Bücher. Bücher. Ja, ich habe, glaube ich, nicht so viele Bücher gelesen. Also ich habe, glaube ich, schon eine Menge Bücher gelesen dieses Jahr. Aber alles irgendwelche Fachbücherzeug und wir wollen die Leute nicht noch mehr langweilen. Nina, sag doch mal, vielleicht hört ja ein interessierter Mensch zu. Fällt mir auch nichts ein jetzt. Nee, halt Okay. alles mögliche Fachbücherzeug so für Diplomarbeit und so, was man halt so liest. Nee, aber was ich zum Beispiel gelesen habe, war J-Pod von Douglas Adams. Douglas Adams heißt der so? Douglas Adams ist Nee, der. Douglas Copeland Ach heißt der. so, ich wollte So. schon sagen, Douglas Adams ist doch. Nee, das ist ja der von Per Der Anhalter Per durch Anhalter, Galaxien. genau. Ja, war ein sehr cooles Buch, obwohl man irgendwie hatte ich zum Schluss den Eindruck, so dieses, dass er unbedingt noch mal ein Buch schreiben wollte, aber eigentlich so richtig keinen Bock drauf hatte. So. Weil die Story ist schon so ganz interessant, aber der Autor spielt halt selber in dem Buch mit und verarscht auch seine eigenen Bücher in dem Buch. Ist dann so eine Art Stephen King-Syndrom oder was? Der ja auch immer noch mal ein Buch schreiben muss und noch mal ein Buch schreiben Vielleicht muss schreibt er ja kein Buch mehr. und noch mal ein Buch schreiben muss. Und alle drei Bücher auch gut auf 5 DIN A4 Seiten gegangen wären oder so. Also das habe ich zumindest das Gefühl, Stephen King schreibt doch auch nur noch irgendwie. Ja, weiß ich nicht, weil er irgendwie gerade von der Toilette runtergekommen ist und das Essen noch nicht geliefert wurde oder so. So kommt mir das Naja, vor. ich meine, was soll er machen? Er muss ja langsam genug Geld haben. Was hast du an Büchern, Matze? Ja, also ich habe, was ich sehr gut fand, Peter Scholl-Latour, großartiger Journalist, hat Kriegsmacht im Treibsand. Geht es halt so um die ganze Nahostpolitik von George W. Bush. Aus der Sicht halt von Peter Scholl-Latour. Also der ist halt da sehr viel rumgereist und hat dann halt so eine Art ja, so ein Reiseroman draus gemacht im Prinzip. Also, und er erzählt halt so, wie er halt im Iran war, wie er sich da mit den Mullahs getroffen hat, wie er in Afghanistan war, sich da mit den Stammesführern getroffen hat und erzählt dann so die ganzen Zusammenhänge zwischen israelischer Politik, amerikanischer Politik, Nahostpolitik und sowas. Und es ist sehr gut. Also es liest sich wirklich, also man kann es in einem Ritt durchlesen. Und ist super interessant. Also finde ich zumindest. Weil er halt auch mal so kleine Anekdoten halt mit reinschreibt, wie er zum Beispiel in Afghanistan in dem Camp Warehouse ist. Ja, diese Station da in Afghanistan. Und wie er sich dann mit den Soldaten unterhält und wie er dann Gottesdienst mitmacht und so. Also ist schon sehr, sehr gut gemacht. Also auch sehr interessant, wie ich finde. Das zweite Buch, da lese ich gerade dran, ist von Ronald Siegel. Ronald K. Siegel. Das heißt Rauschdrogen. Du lachst gerade. Nee, es ist ein sehr interessantes Buch. Da geht es halt so um medizinische Experimente mit verschiedensten Drogenarten. Also, er ist halt so ein dieser Mediziner und der testet halt so an so isolierten Affengruppen und sowas, testet er halt so Kaugummis mit Coca drinne zum Beispiel aus. Und zeigt dann so auf, wie so der Einfluss von Drogen auf das Sozialgefüge irgendwie sich auswirkt. Und es ist sehr interessant, also wie gesagt, er erzählt dann auch so aus Südamerika von diesen Coca-kauenden Indios oder von irgendwelchen Leuten, die halt irgendwie LSD genommen haben und dann total austicken und irgendwelche Leute abschlachten und so. Aber das sind halt nur so nebenbei so Stories. Also es ist Die jetzt keine, Geschichte. es ist keine Drogenverherrlichung, absolut nicht. Also würde ich auch so nicht empfehlen als das Buch. Also es ist wirklich eine medizinische Herangehensweise an das ganze Thema und finde ich sehr interessant. Und was ich noch gelesen habe dieses Jahr war dann mal wieder, also ja, weiß ich nicht, halt Benjamin von Stuttgart-Barre. Also ich glaube da, also bis auf Blackbox, ja, ein bisschen schwieriger so, weiß ich nicht, finde ich ganz so interessant. Aber die anderen beiden Sachen vorher, Live-Album, Solo-Album, kann man mal lesen an einem verregneten Abend. Ja, aber das ist doch alles so eine Junkfood-Literatur, wo du halt schnell Ja. mal Ja, eben, an einem Abend. anderthalb Stunden das Buch durchlesen Na, kannst. wenn irgendwo Gewitter ist und dein Fernseher ausgefallen ist oder dein Computer gerade streikt oder sowas, kannst du das Buch mal schnell durchlesen in 2 Stunden. Das geht. Das ist machbar. Und von daher finde ich es eigentlich eine recht nette Unterhaltung. So für zwischendurch mal. Was hast du noch, Nibi? Was hast du noch aufgeschrieben? Erzähl mal. Ich habe noch Podcasts und Websites. Na, erzähl mal. Also bei Websites ist natürlich schwierig, wenn man halt viel Blogs liest, kann man ja nicht tausend Sachen aufzählen. Also den Make-Blog finde ich sehr cool. Make ist halt so eine amerikanische Zeitung von Leuten, die so Sachen machen und halt immer irgendwelche gekauften normalen Sachen aufmachen und verändern und erweitern und so weiter. Und das sind halt ganz normale Leute und die posten halt da ihre Geschichten und so weiter. Oder besser gesagt hier Phil Taroni, der Chefautor von Make, der veröffentlicht die da immer. Und das ist eigentlich ganz witzig, sowas, die Leute halt alles für eine Sachen zu Hause basteln und so. Und das ist halt Da habe ganz cool. ich letztens, glaube ich, diesen Weihnachtsbaum aus Bierdosen gesehen. Kann es sein? Der ist ja ziemlich krank Den finde ich irgendwie. sehr gut mit der leuchtenden 7-Up-Flasche oben Genau. als Weihnachtsstern. Den finde ich super. Den finde ich richtig gut. Ja, okay. Und ansonsten noch hier Fefes Blog. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt richtig heißt. Es ist so ein, na, der ist irgendwie, ich glaube, der ist beim CCC, Chaos Computer Club. Und da geht es halt dann immer so ein bisschen um so Verschwörungstheorien und Sicherheitslücken. Und ich glaube, er hat keine Freunde. Haha. Ah, oder er haut halt immer gerne auf alle Sachen rauf. So, ist auf jeden Fall ganz lustig und kann man immer schön mitlesen, so. Und Podcasts würde ich dann auch sagen, der Make-Podcast, sehr zu empfehlen. Mit Bui Pettis, sehr lustig. Da gibt es immer die Weekend Projects. Das sind halt so kleine Projekte, die man für wenig Geld aus Sachen, die man halt einfach so im Baumarkt oder sonst wo kaufen kann, machen kann. Zum Beispiel zu Thanksgiving hatten sie ein Papercraft. Also Papercraft sind diese Sachen, die man ausschneiden kann und dann so falzen kann und zusammenkleben kann. Und dann kriegt man halt irgendwelche 3D-Gebilde draus. Und die hatten halt zum Beispiel einen Truthahn. Warte mal, war das, kann es auch sein, dass das Ding war hier mit dieser Spinne aus dem Dollarschein? Hast du das gesehen? Ja, Den fand ich auch sehr gut. oder diese Phaser, nee, nicht Phaser, Taser Gun, wo man halt so einen Taser nimmt und dann kannst du halt damit Kartoffeln abschießen. Oder Stop-Motion-Fotos oder wie man eine Kamera, also eine alte Kamera so umbaut, um damit so eine Großflächenfotos zu machen und alles so eine Sachen. Ist sehr witzig, kann man gucken und Bui Pettis ist auch lustig. Und dann natürlich noch Ask a Ninja. Für die Leute, die Ask a Ninja nicht kennen, ist es halt Ninja und wie die Sendung schon sagt, oder wie der Name schon sagt, Ask a Ninja, frage den Ninja. Es gibt eine E-Mail-Adresse, askaninja@gmail.com. Da kann man seine Fragen hinschicken und der Ninja wählt dann eine aus und beantwortet sie dann in der Sendung. Sehr schönes Intro, wie ich finde. Also hier bei der Frau von Nipi sehr angesagt, dieses Lied. Man braucht nur das Stichwort Ask a Ninja reinzuwerfen und schon fängt es an zu singen. Finde ich sehr gut. Das können wir mal ausprobieren. Wollen wir sie mal ranholen? Oh Oh nee, gut, nee. machen wir das nächste Mal. Machen wir nächstes Aber Mal. guckt es euch mal einfach mal an, es ist sehr lustig auf jeden Fall, das stimmt schon. Ja. So, haben wir noch was? Ach, ich so rückblickend auf das Jahr? Nö. Wir haben jetzt auch die 30 Minuten voll. Es hört eh keiner bis Ja. hierhin. Deswegen sagen wir mal und tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, und beim, Und fürs nächste Mal denken wir uns noch was ganz Gutes aus. Also immer schön mal gucken, so auf der Seite. Vielleicht gefällt euch das ja. Wir werden mal so ein bisschen anfeaturen, würde ich sagen. bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.